Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 756 zum Start was Neues. Die erste Folge in diesem Jahr. Frohes neues Jahr für euch. Ja, was kann es da anderes geben an guten Nachrichten als dass der Uncast und die Rios Wochensicht jetzt auch bei YouTube verfügbar sind. Naja, jedenfalls nachher, wenn ich das alles hochgeladen habe, eingerichtet habe und so weiter. Heute Abend steht mir noch sehr viel Arbeit ins Haus. Bitte verzeiht, falls es dann tatsächlich doch noch Sonntag wird. Ja, Dienstag, ja, es ist ja schon Montag. Es könnte sich noch etwas ziehen, aber ich probiere heute Abend alles fertig zu bekommen. Es ist nicht ganz einfach. YouTube ist megamäßig kompliziert, aber das ist eine Folge eben davon, dass ich eben letztes Jahr diese Erfahrung gemacht habe mit dem Internet Archive, das dann auf einmal offline war und eben dann massive Schwierigkeiten hatte, die neuen Folgen überhaupt noch unter die Leute zu bringen. Auf Mastodon waren viel zu wenig Leute, die eben auch die Podcasts gehört haben. Und das möchte ich nicht nochmal machen. Und deswegen nochmal eine andere Stelle, wo eben die Podcasts veröffentlicht werden. Wie gesagt, ich werde mir nachher erst noch alles ganz genau hier angucken müssen und dann entscheide ich auch, in welcher Form ich das mache. Aber es ist auf jeden Fall dann auch auf YouTube zu bekommen. Ja, ansonsten habe ich gleich für am Anfang des Jahres auch ein paar interessante Sachen natürlich wieder gefunden. Und da wollen wir jetzt eins nach dem anderen durchgehen. Ja, vielleicht sollte ich noch erwähnen, das ist vielleicht ziemlich wichtig, ja, vielleicht unter Umständen, ja, die Community bei YouTube war einer der Gründe, warum ich ebenfalls, nicht nur der Ausfall bei Internet Archive, sondern auch die Community, weil auf Mastodon, wie schon in der Rios Wochensicht gesagt hat, eben relativ wenig Hörer sind. Das muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, dass in der YouTube-Community mehr sind. Die Mastodon-Community bleibt aber nach wie vor bestehen, ist auch der Hauptanlaufpunkt, aber ihr braucht, egal wo ihr Kommentare oder was abgibt, ich werde die alle zeitnah lesen, egal ob jetzt auf YouTube oder in der Community und wird auch dann entsprechend dort antworten, wo die Kommentare gestellt werden. Ja, das splittet sozusagen ein bisschen, aber ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, wie man das beibehalten kann, dass man sowohl eine Möglichkeit bietet für die Leute, die eben gerne auf offenen Systemen ihre Meinung sagen wollen, was übrigens auch privat geht. Das wissen nur wenige anscheinend bei Mastodon. Man kann einen Kommentar zum Beispiel schreiben, also dass nur ich den sehen kann oder eben The Netcast. Oder dass jeder den sehen kann, aber dass der nicht publiziert wird groß, also nicht groß bekannt gemacht wird. Oder ganz normal public, dass eben alle ganz normal das sehen können. Drei Stufen also, müsst ihr euch nur entscheiden beim Posten vom Kommentar. Und weil ich denke, dass da auch viele nicht posten, weil die denken, okay, der Kommentar ist für alle sichtbar, aber das kann man eben verändern, dass man eben sagt, nee, also nicht öffentlich bekannt machen oder eben sogar privat, dass nur ich denn sehe. In der YouTube-Community wird man diese Möglichkeit natürlich nicht haben, aber trotzdem für die Leute, die gerne Kommentar abgeben wollen, aber jetzt keine Lust haben, einen Mastodon-Account zu erstellen, es sind offenbar ziemlich viele, die haben dann dort die Möglichkeit, eben ihre Meinung kundzutun. Zunächst mal werde ich die Kommentare natürlich deswegen auch offen lassen, logisch. Falls es aber außer Kontrolle gerät, werde ich mir da Maßnahmen vorenthalten. Ja, so ist es halt. Ne? Man weiß nie, was da kommt. Ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Kommentaren auf YouTube. Aber wollen wir nichts hoffen. Und deswegen, ja, machen wir das mal so. So, jetzt hat aber Google hat ein geheimes Bookmarking-Feature versteckt. Naja, wenn man so will. Es ist im Prinzip eine ziemlich geniale Anlaufstelle sozusagen für nicht nur Bookmarks, sondern für Listen, die auch teilweise automatisch gesammelt werden. Ja, hört sich jetzt eher dubios an. ist es eigentlich auch. Und deswegen ist wohl auch die Funktion nicht ganz so bekannt. Das nennt sich genau Google Saved. Ja, und da gibt es eine URL, google.com/interests/saved. Wenn man das im Chrome-Browser oder so, oder irgendwo, wo man eingeloggt ist, wie im Browser, wo man eingeloggt ist, bei Google das dann sehen kann. Und natürlich auch auf dem Smartphone sichtbar. Da geht es im Prinzip noch einfacher. In der Google-App auf dem Smartphone könnt ihr den Punkt Saved, also einen Tab Saved, anklicken und dort findet ihr dann alles, was ihr dort drin gespeichert habt und was Google gespeichert hat, denn da steht schon einiges drin, beispielsweise Listen oder Ziele, die ihr gespeichert habt auf Google Maps. Ja, da sind viele drin. Also wenn ihr da so Listen habt, wo ihr Standorte geteilt habt, die sind mit drin. Oder auch die Google TV Watchlist ist da mit drin. Und wird euch dann hier auch angezeigt. Also es ist ganz schön, also ich finde es ganz gut, dass hier verschiedene Sachen hier eingetragen werden können. Aber ihr könnt auch mit Create zum Beispiel eine eigene Sammlung machen. Ja, und dann dort Sachen reinpacken, was ihr wollt, ja, da könnt ihr ein Bild hochladen, einen Link machen, reinsetzen oder eben die Sachen von allen oder einen Link von allen gespeicherten Dingen dort reinsetzen, ja. Auch das geht. Also ihr könnt quasi hier noch eigene Sachen machen, ja. Das finde ich ganz cool. Und das sieht dann auch entsprechend schön aus, finde ich, und ordentlich, was will man mehr? Ihr könnt hier so eine Kollektion auch dann öffentlich machen und teilen mit jemand, ja, aber vorsichtig natürlich, klar, alles, was da drin ist, ist dann auch sichtbar. Aber das kann man hier schön machen. Ihr könnt auch eine bestehende Kollektion quasi nehmen, dort reingehen und Sachen verändern, Links abspeichern zu diesen entsprechenden Einträgen dort, was doch sehr, sehr spannend ist, finde ich. Und es sieht schön aus, es ist übersichtlich, ja, kann man echt nichts sagen. Diese Teilen-Funktion ist auch sehr spannend, wenn ihr dann zum Beispiel für Kumpels oder was hier zum Beispiel eine Liste zusammenstellt, und das mit Links versehen wollt, also quasi Links, eine Liste wie in Google Maps, ja, könnt ihr bei Google Maps anpinnen, erstellt eine Liste in Google Maps, zum Beispiel, was weiß ich, Party, ja, Party Locations, so zack, dann macht ihr dort dann eben die entsprechende Orte speichert ihr von Google Maps da rein und dann könnt ihr diese in diesem Saved Screen dann sehen und in diese Kollektion reingehen, die ihr dann erstellt habt und dort eben zum Beispiel Links oder weitere Informationen eben hinzufügen und dann habt ihr so quasi eine Google Maps Liste plus oder eben eine Bookmark Liste. Dann könnt ihr euch da Bookmark-Listen anlegen und so weiter und umgekehrt vielleicht dann bei dem einen oder anderen Bookmark eben auch noch eine Location-Link da dran packen. Also fantastisch und sehr versteckt. Kaum jemand kennt diese Funktion, aber die ist richtig gut, muss ich sagen. Richtig gut. Werde ich in Zukunft öfters nutzen. Ja, das Redmi Gaming Tablet, ja, da sind jetzt wieder ein paar Informationen weit aufgetaucht. Das ist auch schön. Und zwar geht es da um das Neueste eben von Redmi und das kleine Tablet, in Anführungszeichen, das 8,8 Zoll, was ja interessant ist für Gaming, ich sag's immer wieder, normalerweise 10 Zoll aufwärts für ein Normal-Tablet, auf jeden Fall, aber für Gaming-Tablets 8,8 Zoll, weil, naja, auf einem 10 Zoll Tablet spielen, ohne Controller, könnt ihr gleich abhaken. Ja. Dieses Gaming-Tablet hat einen, so laut Digital Chat Station, einen Dimensity 9400 Plus drin und wird damit wohl das schnellste Handy, das es auf diesem Markt, auf diesem Planeten momentan gibt. Unglaublich. Spannend. Sehr leicht und dünn soll es sein. Ja. Aber allein schon der Prozessor, die Prozessorwahl, die dürfte sehr, sehr interessant sein. Und die meinen es wohl ernst mit Gaming-Tablet. Ja. Irre. Wie gesagt, es ist ein 9400 Plus. Der 9400 hat ja auch schon sehr hohe Leistung. Ich weiß nicht, inwiefern der sich dann eben unterscheidet. Ja. Aber der verrichtet seinen Dienst zum Beispiel in der Vivo X200-Serie Smartphones und da hat er für sehr, sehr gute Ergebnisse gesorgt. Richtig gut. Und von daher darf man wirklich gespannt sein, was das wird. Nähere Informationen gibt es leider noch nicht. Aber das Teil dürfte sehr interessant sein, wenn es denn auch in Europa rauskommt. Das wird man sehen, ob das tatsächlich dann so passiert. Zwei Nanometer-Chips bei TSMC gefertigt. Mittlerweile haben etliche Firmen ein Problem damit. Viele Android-Geräte wurden deswegen auch mit anderen Prozessoren ausgestattet, beziehungsweise sogar verschoben. Und warum ist das ein Problem? Es gibt Fertigungsprobleme bei TSMC offenbar. Es ist ja so, dass wenn etwas gefertigt wird, gibt es eine Ausschussquote. Das lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, niemals sind alle Wafer, die eben produziert werden, auch voll zu nutzen. Aber es gibt da so eine Schwelle, ja, die relevant ist. Ich glaube, die liegt bei 60% oder sowas. 40%, ja, die ist zu niedrig bei TSMC momentan für die 2 Nanometer Wafers und der Punkt, an dem es für eine Firma rentabel ist, die dort bestellt, ist 60%, ja. Jetzt sind sie bei 40%, da muss also einiges getan werden. Also hat es auch Apple erwischt. Apple verzögert die 2 Nanometer Chips für 2026, weil eben TLC das nicht schafft, diese Fertigungstoleranzen in den Griff zu bekommen bisher. Natürlich ist es auch sehr, sehr schwierig. Ich meine, 2 Nanometer bisher wurden dann so 3 Nanometer genutzt und diese 1 Nanometer, es wird immer schwieriger. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht sollte man sich auch mal Gedanken machen, ob da nicht noch andere Wege sind, um Prozessoren leistungsfähiger zu machen, als immer weiter zu verkleinern. Ja, da vielleicht wäre die Anpassung an höhere Frequenzen, was natürlich auch ein bisschen mit reinspielt. Also man kann nicht die Frequenz einfach so erhöhen, ohne dass eben auch die Chips kleiner werden. Aber das ist eine komplizierte Geschichte. Nur sollte sich vielleicht die Hersteller und die Genies da mal zusammensetzen, sollte sich mal überlegen, weil irgendwann wird es nicht mehr kleiner gehen. Und wenn das dann das Ende wäre von der Leistungsfähigkeit von Chips, wäre das ziemlich traurig. Deswegen, ich bin sehr überzeugt davon, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, eben Chips leistungsfähiger zu machen, ohne immer weiter die Nanometerzahl senken. Denn irgendwann gibt es da physikalische Grenzen, die einfach nicht mehr unterboten werden können. Es ist immer traurig, wenn man das hört, weil man denkt, na, also ja, Sci-Fi und so, ne, da ist alles möglich. Ja, aber es ist schon fast alles möglich, nur nicht in der Form, wie heute die Sache angegangen wird. Ja, also das ist bei vielen Sachen ist das so, aber da möchte ich jetzt gar nicht so weit ausschweifen, aber ich sag mal so, solange wir die Urkräfte des Universums benutzt, ja, um Wasser heiß zu machen, um da dann mit einer Turbine Strom zu erzeugen, Leute, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Okay, weiter geht's jedenfalls mit einer Funktion, die, wäre möglich, und zwar jetzt, und zwar an zu jedem Android-Gerät, theoretisch zumindest, Circle to Search. Eine Funktion, die mit den Pixel-Geräten populär wurde, ja, dann Samsung oder umgekehrt, ja, ist damit draufgesprungen. Jetzt ist auch Nothing mit dabei. Das Nothing Phone 2 und 2a bietet jetzt ebenfalls Circle to Search bei dem Android 15 Update, das angekündigt wurde und jetzt aus der Beta ist. Und dann ist da eine der interessantesten Funktionen von diesem ganzen Kram, was mittlerweile in der Software vorgestellt wurde, ja, so schön, ach, wisst ihr, AI und so weiter, ja, ja, wunderbar, aber die Einfachheit ist hier bei den Circle to Search einfach zu genial und das wäre jetzt ein richtig gutes Ding für Android. Wäre möglich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum das nicht gemacht wird von mehr Anbietern. Noch nicht mal Sony mit ihrem ultra teuren Smartphone hat diese Funktion drin. Das finde ich äußerst schade und das sollte eigentlich auf jedem Android-Phone jetzt Standard sein. Sind da vielleicht Patente mit im Spiel, die eben andere Firmen nicht zahlen wollen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Nothing Phone bekommt die jetzt mit dem 2 und 2a und damit auch ein richtig guter Vorteil für Leute, die eben dann dieses Gerät haben. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, sowas möchte ich haben. Warum so eine Funktion von Google dann erstmal nur auf Pixel kommt, das ist für mich reine Willkür, muss ich sagen. Und das ist kein gutes Licht für Google. Denn als Android-Nutzer bin ich auch Google-Nutzer. Und wenn Google jetzt mit ihrem Pixel-Gerät anfängt, das ist Android und die anderen sind nur zweite Klasse, dann werde ich aber borstig, ja, denn das kann es nicht sein und Google sollte dafür sorgen, dass alle Android-Nutzer zufrieden sind und nicht nur die Pixel-Nutzer. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich absolut nicht okay, aber da werde ich mich aufregen können, das nützt nur nichts, denn Fakt ist, offenbar gibt es dort irgendwelche Gründe, warum andere Hersteller das nicht einfach so integrieren. So, Withings, die Firma, die Smartwatches gemacht haben, die auch sehr gut mit Android zusammenarbeiten und auch medizinisch zertifiziert sind und sehr viele Funktionen auch bieten, ja, aber auch sehr teuer sind. Die haben jetzt auf der CES was gezeigt, was mich sehr, sehr interessiert hat, und zwar einen Spiegel, der die Gesundheit scannt von dem Anwender inklusive Gewicht und allem Möglichen und das dann umfangreich ausarbeitet und sogar Empfehlungen geben kann, ob man zum Beispiel zum Arzt gehen sollte oder nicht. Das ist spannend. Und ich bin, also wenn es nicht von Withingware wäre, dann würde ich jetzt sogar sagen, Humbug, ja, so ein Quatsch, das funktioniert sowieso wieder nicht richtig und überhaupt. Aber nee, es ist von Withings. Da kann man zwei Sachen rausnehmen davon. Einmal, es wird funktionieren, ja, und zweitens, es wird teuer sein. Also, die Idee ist, finde ich, sehr, sehr gut. Und man kann einiges machen. Ja, wie zum Beispiel auch Smartwatches, ja, genutzt werden können, können hier auch verschiedene andere Sachen quasi genutzt werden, um dem Spiegel genug Informationen zuzuschustern, damit man eben entsprechend eine richtige Analyse bekommen kann. Ja, also das ist ein Zusammenspiel von mehreren Sachen. Der Spiegel selbst hat zum Beispiel auch im Fuß integriert ein Gewicht mit Herzfrequenzmessung und so weiter und so weiter. Und Körperfettmessung etc., das alles geht schon mit diesen Smart-Wagen, ja, die es dort gibt. Und dann werden auch noch weitere Informationen, zum Beispiel von Blutdruckmessgeräten, von Trackern wie zum Beispiel Smartwatches oder Bands gespeichert und auch sogar von Smartbeds. Ja, das gibt es tatsächlich. Smartbeds ist jetzt ein großes Ding in den USA. Ja, das sind Matratzen oder Matratzenauflagen, die auch zum Beispiel Health-Funktionen haben wie Schlafüberwachung oder auch Herzfrequenzmessungen und ähnliches. Für die jetzt nicht keine Smartwatch oder kein Smartband während dem Schlafen tragen wollen, aber trotzdem noch ihre Gesundheitswerte überwacht sehen wollen, das geht also dann. Und damit sind wir so ein bisschen in die Sci-Fi-Fähre vorgerückt. Ja, spannend. Übrigens, diese Smartbeds, die haben teilweise auch noch eine andere Funktion. Das werde ich vielleicht irgendwann in der Zukunft mal genauer auf die Liste hier setzen. Zum Beispiel kann man die im Sommer kühlen und im Winter heizen, diese Auflagen. Ja, ich möchte nur sagen, das hilft extrem. Im Sommer kann ich nicht vernünftig schlafen, weil es zu heiß ist. Damit wäre es vorbei. Auf eine schöne, kühle Unterlage legen und dann Wahnsinn. Ihr glaubt nicht, was das für eine Erleichterung dann ist für den Körper. Unglaublich. Alright. AI Assistant mit Voice Erkennung ist natürlich auch mit drin. Ja, EKG-Funktionen, die eben auch nicht nur von den Smartwatches genutzt werden, sondern eben auch von der Smart-Waage, von dem Smart-Mirror selbst gemessen werden können und so weiter und so weiter. Und das Ganze natürlich auch tatsächlich diese Empfehlung dann, was man dann machen soll, ja. Also wenn irgendwas nicht stimmt, kriegt man das morgen schon gesagt und kann dann entsprechend sich entscheiden, was man dann eben tun soll. Der Empfehlung folgen oder das ignorieren, das ist ja jedem selbst überlassen. Ne? Ja, also wie gesagt, Withings hat da sehr viel Erfahrung mit solchen Sachen. Die EKG-Uhren sind wirklich jetzt nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland zugelassen. Und die Ärzte, ähnlich wie bei der Apple Watch, nehmen das dann auch gerne zur zusätzlichen Überprüfung mit in die Dokumenten. Und das soll dann schon was heißen. Jedenfalls, wenn der Arzt einigermaßen fortschrittlich ist. Und ich sage Teufelswerk. Also sowas. So. Ich verweise mal auf einen Artikel bei Heise. Haben wir schon öfters gehabt, aber ich finde, es ist immer wieder sehr wichtig. Vor allem die Firmen, die Login-Methoden anbieten, sollten sich das endlich mal hinter die Ohren schreiben. Passkeys statt Passwörter. Egal, ob ihr ein Passkey bei Google speichert oder lieber auf Nummer sicher geht und euch Hardware-Keys holt, wie zum Beispiel YubiKey oder ein Token 2, Key, die übrigens sehr günstig sind, 20 € mit allen Funktionen, die man braucht, inklusive NFC, USB-C, Wahnsinn. Sicherer als ein Passwort sind alle Methoden. Definitiv. Und von daher ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Passkeys die reguläre Nachfolge der Passwörter sein sollten. Ja, und dann eben auch genutzt werden sollten. Und zwar auch von den Firmen, die hier bisher nur ein Login per Passwort anbieten. Das ist schlecht. Macht doch endlich mit bei den Passkeys. Das ist keine so extrem große Sache. Könnte umgesetzt werden. Mit ein bisschen gutem Willen könnte man das durchaus machen. Ja, spannend ist das auf jeden Fall, denke ich, wie die Sachen sich aber entwickeln, denn in der Tat gibt es schon viele Seiten, die eben Passkeys unterstützen und allen voran natürlich die wichtigsten, Google, ja, beispielsweise, PayPal und so weiter, die nutzen ebenfalls Passkeys und können somit ihre Sicherheit deutlich erhöhen, als jetzt nur mit einem Passwort. Ich habe das sogar so gemacht bei den Google-Accounts beispielsweise, dass ich auch die 2FA auf die Passkeys gelegt habe, also quasi doppelt gemoppelt. Und von daher ist das Teil dann hoffentlich sicher, ja, 100% sicher, weil das man gibt es nicht, aber diese Passkeys ist das sicherste, was man bisher hat an Möglichkeiten. Denn wenn ihr ein Hardware-Key habt, braucht man diesen Key dazu. Deswegen müsst ihr zwar mehr als einen holen, also ich empfehle euch mindestens zwei, besser drei Keys, die ihr dann, wo ihr einen davon super sicher aufhebt. Ja, ich habe zum Beispiel einen super sicher, ein Metallgefäß verschlossen. Das wird auch einen kleinen Brand überstehen. Und zusätzlich habe ich einen in der Tasche daheim und einen in der Tasche unterwegs sozusagen. Alles vorhanden. Und das ist auch sehr wichtig, dass man so diesen Key dann auch immer bereit hält, ja, wenn man dann eben damit was machen möchte. Letztendlich hängt es dann aber eben an den Anbietern, ob man Passkeys überhaupt verwenden kann oder nicht. Und das ist halt immer noch leider ein kleines Problem. Ja, als nächstes, endlich muss ich sagen, gibt es einen Smart Ring in Aussicht, der auch ECG und AFib-Detektion hat. Habe ich ja schon gesagt, also Herzfrequenz ist, also Spielzeug, also das ist nichts, das sagt prinzipiell eigentlich so nichts aus. Wichtiger sind eine genaue Überwachung mit EKG-Funktion und vor allem auch eine AFib-Erkennung. Ja, ist also so eine Herzunregelmäßigkeit. Und das ist für gesundheitliche Sachen schon wesentlich aussagekräftiger. Und das gab es bisher nicht bei Smart Rings. Ich habe es ja gesagt, eine Schande, dass eine Firma wie zum Beispiel Samsung ein Smart Ring rausbringt. Das ist ein 0815 Teil, wie eine Smartwatch für 20 Euro bei AliExpress. Ja, fertig. Das mehr ist die nicht wert. Mehr ist der nicht wert, der Ring. Weil mehr kann der nicht als eine 20 Euro Smartwatch. Mittlerweile dürften sie sogar noch billiger sein. Ja, von dort. Das ist leider die harte Realität. Warum das Teil dann so extrem teuer ist, also fragt mich nicht, fragt mal die Leute, die das kaufen oder Samsung, die das gewagt haben, für den Preis anzubieten. Aber okay, nur wenn man in die Tasche greift tief, dann muss es auch spezielle Funktionen haben. Es ist zwar nicht immer mit so einem Ring auszumachen, woher das dort auf. Also auch der Ring hier mit 380 Euro, also der kann auch nicht mehr als meine Fitbit Charge, ja, für 99 Euro. Aber trotzdem, das ist mal eine ganz andere Liga, die da angesprochen wird. Und vom Preis sind die da bei Smart Rings dann in guter Gesellschaft mit 380 Dollar. Der Ring soll erscheinen im Februar bis März 2025. Und ich kann nur hoffen, dass der auch tatsächlich dann auch bei uns herauskommt. In den USA ist der schon von der FDA, also von der Gesundheitsbehörde, dort anerkannt, was die AFib-Detektion anbetrifft. Und das ist schon ein guter Anfang. Damit wäre das der erste Ring mit einer vernünftigen Herzfrequenzerkennung mit EKG eben und AFib-Erkennung. Das wäre was. Coole Sache. Soll es in Gold, Silber, Schwarz und Roségold geben. Und ist aus Titanium gemacht, also aus Titan. Ich habe hier die englische Version. Titan. Und auch das heißt, es soll auch hier ein sehr haltbares Produkt sein. Hoffen wir es. Letztendlich wird es dann am Akku hängen, wann das Teil einen Geist aufgibt. Für 380 Dollar ist das schon eine Frage, ne? Also 380 Dollar, ja, ich weiß nicht, wäre schon was, ne? Wenn es dann ein bisschen länger halten würde, wäre das ja ganz gut. Ansonsten gab es noch auf der CES noch andere Sachen, teilweise spannende Dinger, wie zum Beispiel der Ja, wie soll ich denn den aussprechen? Louis oder Louis? Ich sag mal Louis. Louis hört sich ganz gut an. Louis, ja. Also L-O-O-I. Und interessant ist, das ist ein halber Roboter, den ihr da kriegt. Ja, genau. Er kauft also nur den Untersatz, den fahrbaren Untersatz sozusagen. In das Teil kommt dann euer Smartphone rein. Das geht sowohl mit Android als auch mit iPhone-Geräten. Und damit steuert quasi das Smartphone den Roboter mit der entsprechenden Software, die es gibt im Play Store. Und dann habt ihr quasi aus eurem Smartphone einen Roboter gemacht. Ich finde die Idee überhaupt nicht so doof, denn die Smartphones sind heutzutage wirklich extrem gut ausgestattet mit Prozessoren. Die haben eine ganz hohe Rechenleistung. Das reicht für alle möglichen Smart-Anwendungen und auch natürlich für, wie wissen wir ja alle, ne, AI-Sachen. Und es ist eigentlich perfekt. Man muss nicht so viel einrichten. Man lädt die Software runter und stellt entsprechend die Funktion dann in der Software ein. Dann verbindet man quasi das Teil und dann geht's los. Das wichtige Teil ist eben dieser fahrbare Untersatz. Da sind Rollen dran und damit kann sich das Gerät halt auch tatsächlich bewegen. Verschiedene Sensoren sind da dran, um mit der Außenwelt quasi zu kommunizieren oder zu erkennen. Und die Software hat auch ein schönes Face, ja, also das sieht man dann so quasi so eine Art Gesicht, ja, auf dem Smartphone während des Betriebes und es interagiert dann eben auch mit den Leuten, ja, digitales Mikrofon und so weiter ist natürlich integriert, eine Kamera, ich weiß nicht, ob da die Kamera, ob eine Kamera integriert ist oder da die Kamera vom Handy genutzt wird, ist ja auch im Prinzip egal, so seht ihr, das sind eben ganz besondere Dinger, die eben da, finde ich, sehr innovativ sind. Und jetzt kommt es natürlich auf den Preis an, was wird das Teil kosten, wenn es denn überhaupt rauskommt. Ja, auch das ist natürlich wieder so eine Sache. CES, auf dieser Messe wird viele Dinge gezeigt, die dann letztendlich nicht auf dem Massenmarkt erhältlich sind. Schauen wir mal, wie das mit diesem Teil ist. Ich hoffe, das kommt raus. So, was haben wir denn noch? Ja, also hat ja jetzt eigentlich weniger mit Android zu tun als mit vielleicht Technik an sich, aber warum nicht? Ja, ich mach's trotzdem mal. Wisst ihr, das war mal wieder bezeichnend. Was wird denn bei uns gemacht, wenn es heißt, naja, die Leute müssen weniger Salz essen? Ja, dann esst ihr weniger Salz. Fertig, ne? Ja, genau. Salziges wird einfach reduziert, dann kauft ihr euch Sachen, die sind dann immer richtig salzig, schmecken wie Müll. Ja, wer natürlich für sich und seine Gesundheit auf sich was hält, ja, der sagt natürlich, ja, das ist egal, es ist weniger Salz drin, das ist noch besser und deswegen schmeckt es auch gut, fertig. Ne? Trotzdem schmeckt es kacke, okay? Also Salzgebäck, das nicht salzig ist, ja, haben wir ja auch schon eine andere Richtung, Süßes, das nicht süß ist. Also, Schrott, okay? So läuft es bei uns, ne? Also ihr wollt weniger Salz essen, dann esst weniger Salz. Aber in Japan geht es ein bisschen anders. Da sagen die Leute, nö, mir egal, ich esse das nicht, ich will das und fertig. So, Ende. Boom. Ja, da müssen die Hersteller sich mal überlegen, was können wir denn tun? Und Kirin, ein großer Hersteller, hauptsächlich von Bier in Japan, aber die haben auch sehr viel andere Foodprodukte, die haben jetzt einen Löffel entwickelt mit einer Salzfunktion. Ja, genau. Und zwar Salz, das nicht schädlich ist. Nennt sich Electric Salt Spoon. Mit Elektrizität wird quasi im Essen die Natriummoleküle oder Natriumionen so aktiviert oder angeordnet, dass sie besser zu schmecken sind. Ja? Vieles, was in dem Essen drin ist, an Natriummoleküle, wird einfach nicht wahrgenommen. Ja? Und man würde es im Mund eben gar nicht spüren, dass etwas zum Beispiel salzig ist. Deswegen muss man bei manchen Produkten auch ordentlich Salz hinzufügen. Ich sage nur zum Beispiel Hülsenfrüchte. Also so eine Erbsensuppe, die einigermaßen schmecken soll, die muss man in Salz ertränken. Ja, unglaublich. Also Bohnen beispielsweise ist eben auch so eine Sache. Ja, da muss immer viel Salz rein. Aber das muss gar nicht sein. Denn dort ist ebenfalls schon ein gewisses Maß an Natrium eben mit drin. Und mit diesem Löffel wird dieses Natrium quasi schmeckbar. Das heißt, wenn ihr mit diesem Löffel esst, dann sind Speisen, die nur ganz minimal gesalzen sind, richtig gut salzig. Wahnsinn! Seht ihr? So macht man das. Nicht den Leuten sagen, ihr müsst verzichten, sondern den Leuten etwas geben, wo sagt, ja, aber trotzdem schmeckt's oder trotzdem ist das kein Nachteil. So muss es sein. Nicht verzichten, sondern lösen. Wie kann man das lösen, das Problem, dass es keine Nachteile gibt? Und mit sowas kann man dann schon jede Menge Salz einsparen, ohne dass es schlecht schmeckt. So. Und da könnt ihr euch noch so viel einreden, dass die Sachen ohne Salz ja viel besser schmecken. Nö. Ja, deswegen gehen dann so viele Leute in eine Gaststätte und sagen, boah, das war mir da richtig gut. Ja, warum? Da ist richtig viel Fett und Salz drin und deswegen schmeckt's. Ende der Durchsage. So. Okay, so. Da war doch noch was, oder? Ich glaube, da war noch was. Moment. Nein, doch. Der Switchbot K20 Pro Plus. Natürlich hat er auch eine Anbindung an Google. Android, beziehungsweise an Google Nest, aber auch an Amazon natürlich, das ist ganz klar. Und das ist ein Staubsaugerroboter. Wahnsinn, gell? Ja, irre, ne? Ist schon wieder so ein Ding, ja, also boring. Aber Leute, das Teil kann natürlich noch mehr. Das ist ein universell einsetzbarer Staubsaugerroboter, der sich verschiedene Module holen kann und mit diesen dann herumfahren und ganz andere Aufgaben erledigen, als beispielsweise nur zu saugen. Ja? Zum Beispiel ist dort ein Behälter als Aufsatz verfügbar, mit dem man Sachen transportieren kann, bis zu 8 Kilogramm Gewicht. Das heißt, man kann da Sachen reinstellen, ja, und zum Beispiel jetzt jemand bringen lassen, ein paar Zimmer weiter, ja, zack, und sozusagen zur Auslieferung, ja. Geht auch in größeren Hallen beispielsweise, aber das ist ja für den Privatpersonen ist das dann eher interessant, weil wer hat schon eine Halle als Wohnort, ne? Aber ne, das wäre zum Beispiel sowas, ein Servierroboter beispielsweise, könnte man den dann nutzen, ja. Kleine Fläschchen Wasser oder so rein und dann ne, fahren wir mal rum an jeden Platz, zack, zack, zack und fertig. Ne? Gibt es in Japan schon in vielen Restaurants, aber ich sag's nur, ist jetzt hier bei uns neu. Ne? So, der Smart Delivery Assistant nennt er sich. Dann gibt es ein Modul als Smart Security Guardian. Ja, der fährt mobil rum und überwacht die ganze Wohnung, ob alles okay ist, ob dort fremde Leute sich drin befinden und so weiter. Auch das ist mit einem Modul möglich, das wird dann, das holt er sich quasi und dann fährt er damit rum. Tatsächlich, ja, also sind diese Module variabel und dort ist dann eine Kamera drin mit Pan-Tilt-Modus, entweder 2K oder 3K Auflösung und Real-Time-Monitoring, Motion-Detection, versendet sofort Nachrichten an hinterlegtes Gerät und sichert somit dann, dass die Wohnung eben sicher ist. Coole Sache. Aber das ist noch nicht alles. Wenn es irgendwo mal wieder dicke Luft gibt in der Wohnung, dann kann der sich auch einen Luftreiniger krallen und fährt dann entsprechend in das gewünschte Zimmer rum und reinigt dort die Luft. Ja, kommt natürlich an jede Ecke Gerüche oder Ähnliches sammeln können, filtert die Luft durch und fährt dann weiter. So kann also ein Plan erstellt werden. Ja, da reinig mal die Wohnung, reinig mal die Luft in der ganzen Wohnung. So, das geht wunderbar. Ansonsten müsste man eben das manuell macht, ja, müsste man überall den Lüfter dann eine Zeit lang laufen lassen, ja, eine Stunde, zwei, dann ins andere Zimmer eine Stunde, zwei, dann wieder ins andere Zimmer eine Stunde, zwei und so weiter und so weiter. Also das ist hier auch wesentlich einfacher dann. Und dann natürlich letztendlich noch die 3-in-1 Vakuum, also das Staubsauglösung, ja, und das heißt, da wird nicht nur Staub gesaugt, sondern auch geputzt sozusagen. Alles möglich damit. Es ist schon eine fantastische Sache. Ehrlich gesagt, ich möchte an den Preis am liebsten gar nicht denken. Ja. Übrigens, ich habe noch andere Module gesehen, nicht nur für die Luftreinigung, sondern auch zum Beispiel für also nur einen Ventilator beispielsweise. Ja. Der kann einen dann nachfahren, wenn es mal besonders heiß ist und dafür sorgen, dass man immer im Luftstrom bleibt. Aber ich möchte gar nicht den Preis wissen von dem Teil. Ne? Also ich hoffe, dass es sich noch einigermaßen im Rahmen hält. Aber ehrlich gesagt, ich habe wenig Chancen. Es ist noch nicht rausposaunt worden, was das jetzt wirklich kosten soll. Aber ich würde mal nicht damit rechnen, dass es besonders günstig ist. Denn wir wissen ja, was schon die normalen iRobots kosten, da kommen ja die Tränen, die Augen, das können die alles mit Abstand eben hier nicht. Also das ist schon schade. Aber vielleicht hat der Hersteller ja noch ein Einsehen. Schließlich verdient er ja auch mit den einzelnen Modulen nochmal. Somit, also ich würde mir auf jeden Fall das Serviermodul holen und das Luftreinigungsmodul, das steht fest. Und das Überwachungsmodul. Es wären also schon drei Module, die ich mir zulegen würde, viertes Teil. Könnte es dann aber nacheinander tun, müsste nicht alles auf einmal kaufen. Wenn wir das Grundgerät holen mit einem Modul und wenn das preislich ganz okay ist, dann würde ich das auch tatsächlich machen und dann zum Beispiel das Luftreinigungsmodul dann nachkaufen, ja, oder das Überwachungsmodul, je nachdem. Also ich fände es eine gute Sache. Wollen wir es hoffen, dass hier entsprechend Switchbot hier mit seinen neuen Geräten etwas im Rahmen bleibt vom Preis her. Wenn ich mir hier mal den ihr Lufterfrischer angucke, da ist natürlich, ja, wir haben so einen Lufterfrischer auch mit einem kleinen Tischchen drauf. Ja, und das Teil kostet $270. Also wie gesagt, erwartet keine mega Billigpreisen. So, Lineage OS 22.1 basierend auf Android 15 ist jetzt auch verfügbar und zwar für über 100 verschiedene Geräte. Es hört sich sehr, sehr viel an. Ich habe natürlich gleich mal geschaut, ob eines meiner alten Geräte hier unterstützt wird und leider nicht. Ja, das ist halt das große Problem. 100 verschiedene Android-Geräte hört sich so super gut an, aber in Wirklichkeit ist das ein Tropfen auf den heißen Stein und deswegen ist es wie immer auch das Problem bei mir. Ich würde ja gerne mal Lineage OS probieren. Auf meinem Hauptgerät kommt es natürlich nicht in Frage, aber ich habe einfach kein Gerät, wo das überhaupt drauf läuft. Und das ist immer eine Sache, die ich immer bedauere, ja, wenn ich mir die Liste angucke, ja, es sind einige Sachen, einige interessante Sachen drin, entweder sind die so alt, dass ich sie schon nicht mehr habe, oder sie sind eben von einer ganz anderen Marke, natürlich, klar, die Google Pixel Geräte beispielsweise, die sind hier natürlich im Vorteil, wenn ich sowas sehe, Moment, ich gucke gerade mal, ja, genau. Ab dem Google Pixel 2 ist alles vertreten und auch das neue Google Pixel 9 könnte man schon umrüsten. Also das passt dann. Ja. Übrigens auch das Google Pixel Tablet. Ja. Vielleicht macht das Teil ja das Google Pixel Tablet dann ein bisschen besser, als es so ist. Ne. Ah, ich sehe gerade, das Originalpixel würde auch funktionieren. Das würde sogar theoretisch bei mir gehen, weil ich habe noch eins, aber ja, da ist der Akku eben unwiederbringlich kaputt. Und ja, geht leider nichts mehr. Okay. Jetzt gucke ich mal OnePlus. Die Hauptreihe wird da unterstützt. Und ja, das war es dann schon wieder. Das Nord 2 beispielsweise wird nicht unterstützt. Und damit hat sich das dann wieder. Ne? Sony Xperia-Reihe, auch das ist interessant. Xperia One Mark 5 wird unterstützt. Das Mark 2, Mark 3. Aber natürlich das Mark 6 noch nicht. Ja? Würde ich aber ehrlich gesagt auch nicht machen. Ja? Höchstens, wenn das dann mal eben ersetzt wird, dann ist vielleicht auch hier was drin. Also vielleicht habe ich Glück und die Sony Mark 6 Geräte werden dann auch unterstützt irgendwann. Mal gucken. Also es ist einfach immer, wie verhext, immer die Geräte, die mir zur Verfügung stehen, werden nicht von Lineage OS unterstützt. Dabei würde ich das sehr gerne probieren, denn hier die neue Version, die hat wieder so viel mehr zu bieten. Ja, unglaublich. Es sieht richtig gut aus. Also ich kann euch sagen, Leute, das ist richtig professionell. Das hat nichts mehr mit einem, alternativen OS zu tun, wie man das am Anfang mal gesehen hat, mit allen Ecken und Kanten oder sonst irgendwas. Und das Teil ist profimäßig, das kann man absolut auf die gleiche Stufe stellen, wie das Android, das auch bei eurem Gerät dabei ist. Ja, da gibt es absolut nichts mehr dran zu deuteln. Und von daher ist das schon eine ziemlich gute Alternative, finde ich, wenn ihr euch degoogeln wollt, ja, das mal anzugucken, dieses Lineage OS. Das macht richtig Laune, ja, wenn ich das so sehe. Und es bietet schon von den Tools, die dabei sind, gleich richtig gute Möglichkeiten an. Und da müsst ihr eigentlich die meisten Leute werden wahrscheinlich die Google Services so nicht mehr installieren müssen können, aber da gibt es dann Lösungen, ganz klar, wenn es eben doch benötigt wird. Aber ja, irre, muss ich sagen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie ihr dann euer Gerät noch weiter benutzen könnt. Manchmal ist sogar besser als die Originalgeräte, wenn ich mir da so die Samsung-Liste angucke. Also das ist eine echte Chance, dass ihr endlich mal mit eurem guten, ausgestatteten Samsung, hardwaremäßig, endlich mal nutzen könnt, was das Teil auch tatsächlich bieten kann. Und das nicht kastrieren lassen durch das One UI. Richtig gut. So, also Redmi Turbo 4 oder Redmi Note 14 Pro Plus. Tipp, holt euch das Redmi Turbo 4. Das ist besser. Warum? Ja, das kann ich euch sagen. Ein schöner Artikel bei Gizmo China beleuchtet das richtig gut. Also, ich gehe mal, Design und Bild interessiert mich eigentlich relativ wenig. Display Quality ist vergleichbar, ja, aber ein bisschen besser ist das Turbo 4 noch, ja, minimal, weil es halt zum Beispiel auch größere Nitzzahlen erreicht, aber nur minimal, ist also nicht ganz so schlimm. So, Performance und Software, da kommen wir zu einem großen Punkt, ja, das Note 14 Pro Plus hat nur einen Snapdragon 7S Gen 3 drin. Während das Turbo 4 den MediaTek Dimensity 8400 Ultra drin hat. Das Teil macht aus dem Note 14 Pro Plus Hackfleisch. Und zwar in jeder Beziehung. Das Ding ist so viel schneller und performanter als das Redmi Note 14 Pro Plus. Eigentlich mag man das ja gar nicht vergleichen, wenn es von der gleichen Firma wäre. Ne? Wenn ihr auf Fotografie mehr Wert legt, dann wird die Entscheidung nicht ganz so leicht werden, denn das Note 14 Pro Plus ist besser von den Kameras her als das Turbo 4. Aber wenn das nicht euer Hauptaugenmerk ist, dann sieht es deutlich besser aus für das Turbo 4. Es hat auch einen größeren Akku drin, nämlich mit 6550 mAh Akku halt das Ding auch richtig durch, ja. Und bietet auch im Gegensatz zum Note 14 Pro Plus Bluetooth 6.0, während es beim anderen nur Bluetooth 5.4 ist, also modernste Technologie. Beide Geräte haben übrigens 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Ja. Die Satellitenordnung, also für Geocaching-Fans, auch hier hat Turbo 4 mehr zu bieten, unterstützt mehr Satellitensysteme als das Note 14 Pro Plus. Aber wie gesagt, der Prozessor, das ist einer der Hauptdinger, also das ist wie Tag und Nacht. Und wenn es dann noch an die Speicherausstattung geht, dann hat endgültig das Redmi Turbo 4 die Nase vorn, denn das gibt's mit bis zu 16 GB RAM, 512 GB Storage mit UFS 4.0. Und das ist der große Unterschied zum Note 14 Pro Plus. Da gibt es zwar auch eine Version mit 16 GB, 512 GB Storage, aber nur UFS 2.2 bzw. 3.1, je nach Ausstattung. Also das kleine mit 8 GB RAM, 128 GB Storage hat sogar nur UFS 2.2. Da kommen einem ja die Tränen. Und das am besten ausgestattete hat UFS 3.1, aber im Gegensatz zu UFS 4.0 deutlich langsamer. Und das macht sich bemerkbar in allen Disziplinen, Apps, Spiele, Flüssigkeit beim Benutzen. Das ist einfach eine ganz andere Liga. Deswegen Redmi Turbo 4 ist das Gerät, das ich als einziges von den zwei wirklich empfehlen kann, aber es gibt ein kleines Problem. Werden wir dann dieses Redmi Turbo bekommen oder nicht? Das ist die gute Frage. Aber macht euch auf was gefasst. Am 7. Januar, also morgen, soll es soweit sein. Dann wird nämlich das Poco X7 Pro vorgestellt und das wird dem Turbo 4 entsprechen. Bitte nicht verwechseln, das Poco X7 5G nicht, sondern das Poco X7 Pro. Ja, das ist das Richtige. Das entspricht dann 1:1 dem Turbo 4. Inklusive eben diesem Dimensity 8400 Ultra Prozessor, LPDDR5X RAM mit UFS 4.0, hat das Xiaomi HyperOS 2.0 drauf und hat auch eine Kühlkammer, eine sogenannte Dunstkammer, ja, das eben dafür sorgt, dass das Gerät auch kühl bleibt, auch beim Spielen und so weiter, und damit kann man auch spielen. Auch dieser 6550 mAh Akku, 90 Watt Fast Charging übrigens, und wohl auch dann eben dieses 6,67 Zoll 120 Hertz OLED Display mit 1,5K Auflösung und eine 50 Megapixel Dual Kamera Setup. Genau, so sieht es aus. Und damit ist dann quasi das Poco X7 Pro die internationale Version des Turbo 4 und die Preise, Moment, da muss ich gerade mal gucken, ist bei dem X7 Pro gibt es drei Ausstattungsmöglichkeiten. Die kleine mit 8 GB, 256 GB Storage kostet 369 und die größte und zu empfehlendste mit 12 GB RAM und 512 GB Storage 429. Wer jetzt aufgemerkt hat, genau, die 16 GB Version vom Turbo 4 ist leider offenbar international nicht vertreten. Offenbar sind die chinesischen Firmen immer noch der Meinung, dass der Rest der Welt sowas nicht braucht. Leider, wenn ich mir manche Aussagen und sogar Berichte von Magazinen anguckt, die dann sagen, ja, das braucht doch niemand, dann ist es wirklich, das ist wirklich so traurig, aber es ist dann auch verständlich, dass eine Firma sagt, okay, wir werfen die Perlen vor die Säue, ja, wenn die alle da aufgestachelt werden, dass sie alle die Low-End-Profile nehmen sollen, okay, dann machen wir Low-End für den Rest der Welt und sparen Kohle. Fertig. Also ich finde es zwar sehr, sehr schade wieder, aber okay, was soll's, 12 GB ist auch okay, ja, zwar nicht super wie beim Turbo 4, aber okay, und 512 GB Storage ist gut. Deswegen 429 Euro ist sehr gut. Und dann kann man auch hier ein Auge zudrücken, dass es eben nur 12 GB hat. Richtig cool. Tja, was haben wir noch? Genau, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, Mensch, dann gucke ich doch mal bei Pogo auf der Webseite und ihr findet die nicht mehr. Oh Mist, jetzt ist ja Pogo ist ja weg vom Fenster, was machen wir denn jetzt? Nein, sorry, Leute, kein Problem. Also die Pogo-Webseite gibt's nicht mehr. Aber jetzt wird das auf der Xiaomi-Webseite weitergehen, ja. Das heißt, keine Gefahr für Pogo. Pogo gibt es weiterhin. Das ist nicht das Ende von der Firma Pogo, sondern das war schon immer so, dass Pogo ja zu Xiaomi gehört hat, genau wie Redmi. Und ursprünglich wollte Xiaomi nichts damit zu tun haben. Also wollte so das den Leuten zeigen, also hier, das ist Pogo, aber nicht Xiaomi. Ne? Aber das ist schon offenbar schon lange vorbei, denn jetzt ist es zwar vorbei mit der Webseite, aber jetzt finden sich die Pogo-Modelle auf der offiziellen Xiaomi-Webseite. Also ganz im Gegenteil, es ist nicht schlecht, sondern es ist gut. Xiaomi bekennt sich wieder offiziell zu dem Pogo-Branding. Und das ist ja schon sehr, sehr gut. Und von daher, guckt euch das an. Die europäischen Seiten verweisen jetzt alle auch auf den Xiaomi-Store. Also keine Panik. Da hat sich so nichts geändert erstmal, nur eben das Branding soll jetzt wieder näher an Xiaomi rankommen und ist jetzt nicht mehr das stiefmütterlich ausgesetzte irgendwas, ja, genau. So, jetzt gucken wir mal, was die App der Woche sagt. Diesmal ist es geworden Tapdick My Museum, genau. Und das ist ein kleines Game, das ist eigentlich anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Da muss man Fossilien ausgraben. Ja, Dinosaurierfossilien, genau. Als ob das nicht schon spannend genug wäre, hat man dann die Möglichkeit, eine Ausstellung damit zu machen, ja, so ein Museum. Und für jedes Exponat, das ihr dann erfolgreich ausgegraben habt, kommen dann die Besucher und hinterlassen Geld. Mit diesem Geld könnt ihr dann weitere Ausgrabungen finanzieren und so weiter. Fast wie in echt, ja. Natürlich ist hier ganz klar Kohle machen, ne? Das ist das Ziel davon, klar, aber in einem Umfeld, das richtig gut gelungen ist, macht richtig Spaß. Und nicht nur das Erstellen von diesen Ausstellungsstücken, sondern eben auch das Rumsuchen, das ist ganz gut gemacht. Man hat so ein Feld, ja, mit einzelnen Kacheln und da drückt man dann drauf. Man hat pro Ausgrabungsversuch eben nur eine bestimmte Anzahl von möglichen Tabs, also Kacheln, die man eben aufmachen kann und dann muss man eben die entsprechende Anzahl von Sachen dort drin finden. Man kann jetzt ein komplettes Exponat nicht mit einem Mal ausgraben machen, das muss also mehrmals getan werden, aber dann effektiv eben versuchen, nicht zu viel andere quasi Blindfelder aufzutippen und dann kriegt man seine Exponate zusammen. Das macht richtig Spaß. Wenn man das so erstmal hört, denkt man, okay, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen stupide an, ja, aber es macht richtig Spaß, weil es eben simpel ist, aber trotzdem immer wieder der Drang besteht, wieder neue Exponate zu entdecken. Die sind übrigens nicht schlecht, ist Pixelart, das Game. Ja, aber dennoch sieht es gut genug aus, dass man sich schon freut, wie das nächste Stück, das man ausgräbt, eben aussieht, wenn es komplett ist und dann eben damit den Besuchern eben auch das Geld aus den Taschen locken kann. Hat also richtig Spaß, diese Fossilien im Lagerhaus zu sammeln und dann eben auszustellen. Man kann sogar dann später entscheiden, wo man was ausstellt, um halt eventuell das besser zu verteilen, damit eben noch mehr Geld rauskommt am Schluss. Also es ist ein schönes, kleines Management-Spiel, das nicht zu kompliziert ist, puzzelähnlich ist und natürlich über Dinosaurierfossilien geht. Also das ist ja schon alleine in sich schon genial. Tab Ausrufezeichen, Dick, Ausrufezeichen, mein Museum. Ja, so heißt dieses Game. Ja, komischer Name, aber ja, ganz falsch ist der nicht. Nämlich drauf tippen und ausgraben und dann eben im Museum ausstellen. Das ist das ganze Game und das ist erstaunlicherweise richtig süchtig machend. Sogar die Bewertungen im Play Store, was nicht immer was zu bedeuten hat, aber in dem Fall kann ich zustimmen mit 4,6, ist durchaus okay so. Ja, das Spiel gibt es übrigens kostenlos im Play Store und wenn ihr einen Google Play Pass Abo, wenn ihr ein Google Play Pass Abo habt, dann habt ihr sogar werbefrei und ihr habt sogar keine In-App-Purchases sozusagen. Also das fällt alles weg, wenn ihr ein Google Play Pass Abo habt. Das ist doch mal was. Also habt ihr quasi wie ein anderes Spiel. Ihr müsst nichts kaufen, ihr habt keine Werbung und das ist immer richtig gut. Deswegen hier App der Woche, Taptic My Museum, kostenlos vom Play Store von Oridio. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen dabei und es hat euch wieder Spaß gemacht in der ersten Folge dieses Jahres. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast bei den Postings nicht vergessen. Und dann auch die YouTube-Community dann hoffentlich heute Abend noch zur Verfügung. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.